Am 5. Februar richtete der Präsident der Arabischen Republik Syrien Bashar al-Assad an Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunschtelegramm. Zum 75. Geburtstag des Genossen Kim Jong-il gratulierte der syrische Präsident dem Marschall Kim Jong-un und wünschte ihm Gesundheit und seiner Familie Glück sowie dem freundschaftlichen koreanischen Volk größeren Fortschritt und Gedeihen. Zum Schluss erwies er Kim Jong-un seine Hochachtung.